Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. Zweites Kapitel. Ich bin, wie Sie mir zweifellos ansehen können, ein ganz unbedeutender Mensch. Ich bin nur ein Bauer und habe den Umständen gemäß eine ländliche Erziehung erhalten. Ich bin kein Hiesiger, sondern von weit weg. Vom Beruf bin ich Maurer und im alten russischen Glauben geboren. Als Weise bin ich von Kind auf mit meinen Landsleuten auf Wanderarbeit gegangen und habe an verschiedenen Orten gearbeitet, aber immer mit derselben Gesellschaft, bei meinem Landsmann Luka Kirillow. Dieser Luka Kirillow lebt heute noch, er ist unser größter Bauunternehmer. Sein Geschäft hat er von alts her, es war schon von seinen Vätern begründet und er hatte es nicht vergeudet, sondern vergrößert. Und sich einen großen und reichen Besitz geschaffen. Aber er war und ist ein prächtiger Mensch, der niemand etwas zuleide tut. Und wo sind wir mit ihm nicht gewesen? Ich glaube, wir haben ganz Russland durchzogen. Und nirgends habe ich einen besseren und würdigeren Brotherrn getroffen. Und wir lebten bei ihm ganz friedlich und patriarchalisch. Er war Bauunternehmer und unser Leiter, wie im Handwerk, so auch im Glauben. Wir zogen mit ihm unser Weg zu den Arbeiten, wie die Juden auf ihren Wüstenwanderungen mit Moses. Und sogar unsere heilige Stiftshütte führten wir mit uns, von der wir uns nie trennten. Das heißt, wir hatten unseren Gottessegen bei uns. Luka Kirillow war ein großer Verehrer gemalter Ikonen und besaß, beste Herren, ganz wunderbare, alte, sehr kunstvolle, teils echte griechische, teils von den ersten Nogoroder oder Strogonower Malern. Ein Bild strahlte schöner als das andere, aber nicht nur durch die Beschläge, sondern auch durch die Klarheit und Gewandtheit der wunderbaren Kunst. So erhabene sah ich später nirgends mehr. Er hatte Bilder mit Jesu in zwei Gestalten. Ein nicht von Menschenhänden gefertigtes Erlöserbild mit feucht glänzenden Haaren, heilige Märtyrer, Apostel und wunderbarer als alles andere waren vielgestaltige Bilder aus der heiligen Geschichte, die zum Beispiel die Feiertage darstellten, das jüngste Gericht, heilige Konzile, die Schöpfungswoche, die Dreifaltigkeit, mit Abrahams Gebet im Haine Mamre, mit einem Wort, all diese Pracht kann man gar nicht beschreiben. Und solche Bilder malt man jetzt nirgends mehr, weder in Moskau noch in Petersburg, noch in Balichow. Von Griechenland gar nicht zu reden, wo diese Kunst längst untergegangen ist. Wir alle liebten unser Heiligtum, mit leidenschaftlicher Liebe. Wir zündeten vor ihm die heiligen Lampen an und hielten uns auf gemeinsame Kosten ein Pferd und ein besonderes Fuhrwerk, auf dem wir den Gottessegen in zwei großen Kisten überall mit uns führten. Zwei Bilder waren von besonderem Wert, das eine von alten Moskauer Meistern, die für den Zaren arbeiteten, den Griechen nachgebildet. Die allerheiligste Himmelskönigin betet im Garten und vor ihr neigen sich alle Zypressen und Oliven bis zur Erde. Das andere aber war ein Schutzengel, eine Stroganower Arbeit. Es lässt sich gar nicht sagen, was für eine Kunst in diesen beiden Bildern war. Du schaust auf die Himmelskönigin, wie sich vor ihrer Reinheit die seelenlosen Bäume neigen und das Herz schmilzt dir im Leibe und zittert. Du schaust auf den Engel und wirst voller Freude. Dieser Engel war wirklich unbeschreiblich. Sein Gesicht, ich sehe es auch jetzt vor mir, leuchtet himmlisch und so gütig. Sein Blick ist mild, an den Ohren hat er ein weißes Band als Zeichen des Allhörens. Seine Kleidung glänzt, die Gewänder sind mit Gold durchwirkt. Die Rüstung ist gefiedert, die Schultern gepanzert. Auf der Brust trägt er das Antlitz des Erlöserkindes. In der rechten Hand hält er das Kreuz, in der linken das Flammenschwert. Wunderbar, wunderbar! Die Kopfhaare sind blond gelockt, fallen über die Ohren und Härchen an Härchen ist wie mit der Nadel gezogen. Die Flügel sind breit und weiß wie Schnee, der Untergrund leuchtender Lasur. Feder sitzt an Feder und im Flaum jeder Feder Härchen an Härchen. Du schaust auf die Flügel und wohin ist deine ganze Angst verschwunden? du betest, beschatte mich, und sogleich wirst du ganz still, und in deiner Seele kehrt der Friede ein. Was für ein Bild! Diese beiden Bilder waren für uns dasselbe wie für die Juden ihr Allerheiligstes, das Bezalel mit wunderbarer Kunst ausgeschmückt hatte. Alle anderen Bilder, von denen ich eben erzählte, führten wir in besonderen Kasten auf dem Wagen. Aber diese beiden legten wir nicht einmal auf das Fuhrwerk, sondern trugen sie. Das der Himmelskönigin trug Michalitza, Luca Grillows Frau, die Darstellung des Engels aber verwahrte Luca selbst auf seiner Brust. Er hatte für dieses Bild ein Säckchen aus dunklem Brokat machen lassen, mit einem Knopf und mit einem scharlachroten Kreuz aus Stoff an der Vorderseite. Oben war eine dicke grüne Seidenschnur angenäht, um das Bild um den Hals zu hängen. So trug Luca die Ikone immer auf der Brust. Und wenn wir gingen, zog er voraus, als wenn der Engel selbst uns voranschritte. Wir gingen auf Suche nach neuer Arbeit, von Ort zu Ort durch die Steppen. Allen voran schwingt Luca Kirillow ein Klaftermaß anstelle eines Steckens. Hinter ihm fährt im Wagen Michalitza mit dem Bilde der Gottesmutter und hinter ihnen zieht unsere Gesellschaft. Um uns her auf den Feldern Gras, Blumen, auf den Wiesen, wo die Herden weiden und der Hirt die Flöte bläst, für Herz und Seele ist es eine Wonne. Immer ging es uns prächtig und wunderbar war unser Erfolg bei jeder Sache. Stets fanden wir gute Arbeit. Unter uns herrschte Eintracht. Von zu Hause kamen immer beruhigende Nachrichten. Und dafür segneten wir unseren Engel, der uns voranschritt. Und ich glaube, wir hätten uns leichter von unserem Leben getrennt als von seinem wunderbaren Bild. Und kann man es sich ausdenken, dass wir irgendwie durch irgendeine Schickung unseres kostbarsten Heiligtums beraubt werden würden? Indes erwartete uns dieses Leid, und es wurde uns, wie wir später einsahen, nicht durch menschliche Hinterlist bereitet, sondern nach dem Willen unseres Wegführers selbst. Er begehrte für sich selber diese Kränkung, um uns durch Kummer das Heilige begreifen zu machen und uns den wahren Weg zu zeigen, vor dem alle Wege, die wir bis zur Stunde gewandert waren, durch eine dunkle, pfadlose Schlucht liefen. Aber gestatten Sie die Frage, ob meine Erzählung Sie interessiert oder ob ich Ihre Aufmerksamkeit unnütz in Anspruch nehme. Nein, wieso denn? Fahren Sie gütigst fort, riefen wir. Voll Anteilnahme für seine Erzählung. Schön, ich gehorche Ihnen und beginne, so gut ich es kann, von dem Wunder zu berichten, das ich mit dem Engel zutrug. Ende des zweiten Kapitels, gelesen von Schalkmar. Oh, so sehr, so sehr, so sehr.